Punkt 11 Uhr beginnt die Diskussion des Referates von Herrn Weiß, die spätestens um 11.30 Uhr endet. Um 11.30 Uhr gehen wir über zur Diskussion von Herrn Petersen. Alle Interventi über 5 Minuten werden abgebrochen. Man kann nur Fragen stellen, kurze Anregungen geben. Nach 5 Minuten spätestens geht das Mikrofon zum Nächsten auf der Rednerliste. Haben Sie bitte Verständnis dafür, aber wir wollen gegen 12.30 Uhr fertig werden, weil ja schließlich Mittagessen und Abreise ins Haus stehen und weil ja das Nachdenken über eine solche Tagung ohnehin nicht in einer Stunde erfolgen kann, sondern weitergehen muss. Italienbild, mit dem wir uns hier beschäftigt haben, weiterhin gesehen wurde. Italien, so sage ich einmal ganz plakativ verkürzt, Italien erscheint doch weithin als das Freilichtmuseum, als der Realkontext zum humanistischen Gymnasium. Und dieses Bild lebt fort und ich frage, was es bedeutet für die wechselseitige Wahrnehmung und auch für das Missverstehen zwischen den beiden Ländern, dass in einem großen Teil der deutschen Führungsschicht dieses Italienbild als eine Gegenwelt zur durchbrechenden Moderne im eigenen Land so lange Bestand hat, bis hin zum Ersten Weltkrieg. Danke. Ich danke Ihnen sehr. Ich halte die Anregung für wichtig und wenn ich ein Seminar zu organisieren gehabt hätte, nur über das deutsche Italienbild, dann wäre ganz gewiss die Kunstgeschichte schon jetzt darin gewesen. Nur ließ sich das jetzt einfach nicht unterbringen. Ich erinnere aber auch daran, dass ja dieses Seminar am Ende eines ganzen Zyklus steht. Und etliche dieser Dinge, gerade auch Frage von Rezeption vergangener kunstgeschichtlicher Epochen im 19. Jahrhundert in beiden Nationen, sind in früheren Tagungen behandelt worden. Aber Sie haben recht, wenn Sie gerade auf die zweite Generation hinweisen, und dass wir die also stärker einbeziehen müssten. Also bitte, wer über Tag reist, mache einen Besuch in der neuen Pinakothek, um sich das vollends klar zu machen, was Herr Bauer hier angesprochen hat. Danke sehr. Herr Altgeld ist der Nächste. Ich habe nur einige kurze Bemerkungen zum Referat von Herrn Weiß. Heute Morgen ist es natürlich schwierig, direkt den Bezugspunkt herzustellen, aber ich hoffe, Sie erinnern sich dann, wenn ich die Punkte anspreche. Es geht einerseits um die Kritik, die in Italien so an bestimmten kosmopolitischen Perspektiven geübt worden ist, als die Reichsgründung 1870-71 kommt. Ich darf nur daran erinnern, dass die deutschen Nationalliberalen mit aller Gewalt versucht haben, das neue Reich vom alten Reich zu unterscheiden. Gerade auch in solchen Perspektiven, wie sie Herr Weiß als italienische mögliche Kritik gestern angesprochen hat. Und ich erinnere überhaupt an die vielen Streitigkeiten in den 1860er Jahren um diese Dinge, unter anderem an den Historikerstreit, den damaligen, zwischen Sübel und Ficker. Das müsste man also hier für die deutsche Seite, also den deutschen Bezugspunkt sicher, mit einbeziehen. Ich erinnere auch daran, dass ein ganz entscheidendes politisches Datum in der deutschen Geschichte nach 1871 eben die Frage der von Katholiken geforderten Intervention, diplomatischen Intervention wohlgemerkt, zugunsten des Papstes gewesen ist. Von da an datiert ja eigentlich das, was wir Kulturkampf dann nennen. Da beginnen die ersten Anzeichen, werden sichtbar. Das Zweite ist Folgendes. Die Kritik der italienischen Linken während des Krieges 1870-71. Zunächst einmal ein Verteidigungskrieg von Seiten Deutschlands. Ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Und dann eben die Kritik, die wachsende Kritik dieses deutschen Krieges als Eroberungskrieg. Genau parallel entwickelt sich aber auch die deutsche öffentliche Meinung dazu. Ich weise nur darauf hin, etwa auf Liebknechts Artikel in der Neuen Zeit, 1870-71. Er hat bekanntlich eine Gefängnisstrafe dafür auf sich nehmen müssen. Also das nur, meine Frage wäre hier, war der italienischen Linken etwas von der Haltung der deutschen Linken, die sich ja auch im Reichstag artikuliert hat, bekannt. Das Dritte ist, Sie haben viel und mit Recht von der italienischen Furcht vor deutscher Eroberungssucht gesprochen. Ganz mit Recht. Aber erinnern wir uns daran, dass Frankreich eigentlich in Anführungszeichen zu Beginn der italienischen Einigung Eroberungen gemacht hatte. Savoyen und Nizza. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie sehr dieses Garibaldi etwa gekränkt hat. Frage, hat das auch etwas bewirkt im italienischen Verhältnis zu Deutschland? Vielleicht ist darüber gesprochen worden. Ich bin zu Beginn Ihres Vortrags 5 Minuten zu spät gekommen. Bitte um Entschuldigung dafür. Ich weiß es nicht. Viertens, ich war überrascht und bin auch dankbar dafür, dass Sie das so klar herausgearbeitet haben, wie häufig in der italienischen Presse der damaligen Zeit in außenpolitischen Diskussionen der Begriff Rasse verwendet werden. Wir wissen, wie diffus der Begriff um 1870 noch ist. Man spricht auch in Bezug auf die Arbeiterschaft gelegentlich von Rasse noch. Aber das war mir doch sehr auffällig, denn vielleicht korrigiert mich Herr Dr. Petersen, das ist mir aus der deutschen Publizistik so nicht geläufig. Obwohl man natürlich, wenn über Romanentum gesprochen wird, man solche Implikationen entdecken kann. Aber dass dieser Begriff so häufig, wie Sie ihn da auch zitiert haben, auftaucht, das wäre mir also wirklich unbekannt. Und damit wollen Sie lieber so sagen. Das, wie ziehen Sie es vor? Ich glaube, es ist besser, ich antworte sofort, sonst kommt zu viel zusammen. Ich fange gleich mal mit dem letzten Punkt an, weil der besonders auffällig ist und der ist zu klären. Der Begriff Rasse ist auf keinen Fall biologisch zu verstehen. Also der biologische Rassebegriff im Sinne von Gobineau taucht in Italien erst gegen 1890 auf, wie auch in Deutschland damals diese Rassenkampagne dann losging mit Woltmann und dem Pangermanismus jetzt im rassistischen Sinne. Rasse, dieser Ausdruck Razza, der wird gebraucht wie ein anderer Ausdruck, zum Beispiel Stirpe. Der wird synonym gebraucht und taucht etwa bei Caponi bereits auf und meint die Eigenart eines Volkes gegenüber einem anderen Volk. Also die verschiedene Kultur, die verschiedene Völkerpsychologie, etwa des Romanen gegenüber dem Deutschen. Also bei Caponi gibt es da einen Satz, wo er das ganz klar herausstellt, was er damit meint. Also dass eben der Deutsche eine andere Geschichte, eine andere Geografie, eine andere Kultur als die Italiener hat. Und das ist das, was er unter Razza Germanica versteht, im Gegensatz, oder Razza Teutonica hieß es dann oft, zur Razza Italiana. Ich glaube, damit ist diese Sache geklärt. Also Rasse nicht im biologischen Sinn. Dann fange ich mal an. Ja, was haben wir noch? Kritik an der... Ach ja, es würde natürlich jetzt sehr weit führen, aber ich darf jetzt hier nur auf Folgendes hinweisen, dass gerade Civinini, den ich erwähnte, der sich auseinandersetzt, sehr intensiv mit dem neuen Deutschen Reich in Abhebung vom alten Deutschen Reich, hier deutsche Quellen benutzt. Er hat also... praktisch die Diskussion in Deutschland mitverfolgt und er gibt das auch am Anfang an. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, was seine Hauptquelle ist. Also er hat einen preußischen Historiker als Hauptquelle, der mir jetzt im Augenblick nicht parat ist. Ja, das wurde also übrigens ganz klar hervorgehoben. Das ist der Unterschied auch, dass es also protestantisch sei und damit hätte es nichts gemeinsam mit dem universalistischen Anspruch des Römischen Reiches. Dann, ich kann das selber nicht mehr lesen. Was war das? Dass hier eben auch diese diplomatische Intervention zugunsten also des Kirchenstaates von Seiten Preußens mit einzubeziehen ist. Das war eben dann die große Enttäuschung der Katholiken, dass die wirklich damit gerechnet hatten. Da gibt es ja auch, ich glaube, nach wie hieß dieser Gesandte in Rom, Herr Arnim. Ja, naja, jedenfalls hat er laute Töne gespuckt in den Salons, die aber kein Fundamentum in re hatten. Aber man hat wirklich gehofft beim Papst, dass Preußen eingreifen würde, also gerade aus den Forschungen, die Herr Herde vor einiger Zeit veröffentlicht hat, über die pro-preußische Partei am Vatikan, geht das klar hervor. Kritik der italienischen Linken am Eroberungskrieg nach Sedan, die Kritik richtete sich deswegen vor allem gegen die Deutschen, weil nun Frankreich Republik geworden war, freilich wurde dann das besonders hervorgehoben, dass die Deutschen jetzt blutige Eroberer seien. Vorher hat man das übersehen. Die Linken in Deutschland wurden wohl gesehen. Ich habe jetzt auf Mauro Macchi hingewiesen, der sich sehr auslässt gegen manche Deutschen die Italien belehren wollten, also vor allem Gelehrte wie Mommsen, Homberger, Weber, David Friedrich Strauss, und davon ganz klar abhebt die Leute, die also wie Liebknecht, den er ausdrücklich nennt, Bebel wird auch genannt, Jacobi wird genannt, die sich also anders verhalten haben damals. Die deutsche Eroberungsmacht, Frankreich, ja, also hier geht es eben um den Begriff des Irredentismus. Es gab natürlich einen Irredentismus, der sehr stark für Nizza und für Savoyen war, und ganz vergessen haben die das den Franzosen nie, dass das verkauft worden ist, Savoyen. Ja, vielen Dank. Ich muss leider auch um kurze Antworten bitten, sonst kommen wir mit der Zeit nicht zurecht. Es werden ja manchmal Anmerkungen, Zusätze gemacht, die man dann ins Gesamtbild einfügen kann, ohne dass man sie hier nochmal in Breite diskutiert. Herr Altgeld, die Reichstagsdebatte ist natürlich auch über den Charakter des Deutschen Reiches, die Adressdebatte, rezipiert worden. Und was die Konservativen angeht, die Königin Augusta wollte ja von ihrem Mann unbedingt eine Intervention zugunsten des Papstes im Sinne des konservativen Prinzips. Amico ara per cortesia. Der Irredentismus war aber eher für Nizza als für Savoyen stark. Savoyen hat nie eine solche Rolle im italienischen öffentlichen Bewusstsein gehabt. Sie haben gestern Terenzio Mamiani erwähnt. Bei einer großen Senatsrede zur Zeit des Krieges von 70-71 spricht Mamiani und erwähnt die Namen Magenta, Solferino, Proklamation der Regno d'Italia. Er erwähnt aber natürlich nicht die Namen zum Beispiel Rom 49 und Villafranca. Aber ich meine, betonen, dass für italienische Politiker wie Mamiani, die sich an die Risorgimento-Tradition gebunden fühlen, wäre eine Unterstützung von Preußen oder Preußen-Deutschland in den Jahren 70-71 eine wirklich Untreue, ein Verrat sogar zur Tradition des Risorgimento gewesen. Ich meine, diese Frage Frankreich, Preußen-Deutschland in Bezug zur Risorgimento-Tradition eine große Rolle im damaligen Italien spielt. Und dann ganz telegrafisch, kurze Frage, ich habe gestern den Eindruck gehabt, dass Deutsch und Preußisch in den damaligen italienischen Zeitungen als Synonym galten. Stimmt oder nicht? Und ich wäre für Ihre Antwort dankbar. Ja, also zum Letzten, es war weithin so, dass Deutschland und Preußen identisch gesetzt worden ist in der Zeit. Vielleicht ganz kurz zu Mamiani anschließend, der Massary, da gibt es eine ganz interessante Sache, weil Massary war ja ungefähr ideologisch genau auf der gleichen Linie wie Mamiani, wo er sich mit Döllinger in einem Briefwechsel mit dieser Frage auseinandersetzt und eben sagt, er kann als ein Mann, der dem Risorgimento und auch Frankreich verbunden ist, jetzt nicht einfach sich für Preußen aussprechen. Der frühe Italien-Artikel in Rottex und Welkers Staatslexikon ist von Mamiani, 1846. Er liegt hier vor. Bitte, Herr Heidenreich. Vielen Dank. Zu Nizza nur kurz aus der Zeit, als ich noch Briefmarken sammelte, habe ich noch eine Marke mit Garibaldi drauf und drunter dem Motto Nizza sarà Italiana. 20er Jahre. Nun aber zu dem eigentlichen Thema Sympathie zu Italien, Furcht, Sympathie zu Deutschland, Furcht Italiens vor einem zu mächtigen Deutschland. Oft sind es ja nicht verschiedene Personen, sondern oft geht der Riss durch ein und dieselbe Person hindurch. Ein französischer Gelehrter unseres Jahrhunderts hat einmal in den 30er Jahren gesagt, J'adore les Allemands et je hais les Boches. Bei Carducci können wir dieses beobachten. Er neigt sich kulturell zu Deutschland hin. Karl Hillebrand hat das Verdienst unter anderem gehabt, dass er Carducci animiert hat, Heine zu übersetzen, Platen zu übersetzen. mit der Folge, mit der Spätfolge, dass bis vor kurzem, ich weiß nicht, wie es heute ist, in der Mittelschule Italiens La Tomba nel Busento auswendig gelernt wurde. In dem Sonettzyklus Saira, das eine Huldigung auf die Französische Revolution ist, hat das letzte Sonett eine Anspielung auf die Kanonade von Valmy und auf die Bemerkung Goethes, man kann froh sein, dabei gewesen zu sein. Wir können sagen, wir sind dabei gewesen. Das ist die eine Seele in der Brust Carducci's in den 70er Jahren. Die andere Seele sieht so aus, dass er in dem Gedicht Il Parlamento sich erinnert oder nachvollzieht, die Furcht Mailands vor Barbarossa. Und ziemlich zu Beginn des Gedichtes heißt es, La primavera in fior, mena tedeschi, pur come d'uso, fanno Pasqua i lurchi nelle lortane e poi calano a valle. Das ist ein, nicht grammatikalisch gesehen, nicht eine Formulierung der Vergangenheit, sondern es ist ein Präsens historicus, wie die schicken Linguisten dazu sagen. Und ich glaube, dass hier ein Leser jener 70er Jahre durchaus nicht nur Barbarossa im Kopf hatte, sondern eben auch das Preußen, das Kaiserreich nach den 70er Jahren. Ein letztes, da bin ich fertig, ein anderes Gedicht von Carducci, ich glaube, nel primo anniversario del 20 settembre, preist er die Freiheit Roms, aber in der zweiten Hälfte, das ist also erschienen, nel primo anniversario, also 1871, preist er die Freiheit Roms und Italiens. In der zweiten Hälfte des Gedichtes schmäht er den Krieg Preußen-Frankreich, schmäht er den Kaiser und er schmäht Kant und Körner. Dieses bei einem und demselben Dichter. Herr Heidmann, bitte. Diese Ambivalenz ist durchgängig bei vielen Dichtern des Risorgimento. Dasselbe finden Sie zum Beispiel bei Alessandro Poerio, bei Berger, bei Aleardi und anderen. Kulturell ist man fasziniert von Deutschland, von der deutschen Literatur jedenfalls. Man liest sie, man übersetzt sie, aber man ist auf der gleichen, zur gleichen Zeit ein erbitterter Gegner der Tedeschi, insofern sie eben die Gegner der Nation, diejenigen sind, die die nationale Einheit und die nationalen Bestrebungen Italiens verhindern, behindern. Aber ich wollte nicht eigentlich die, und dann noch, da ist ja ein Dante-Zitat, was Sie gerade, nicht wahr? Das ist klar, ja. Ich wollte nur Folgendes, aber was anderes wollte ich sagen. Wir hatten in diesen Tagen einmal das Wort von der Struktur der öffentlichen Meinung gehört. Und ich wollte ganz schnell hier was anschließen, allgemeiner Art, was eigentlich beide Referate betrifft. Die Frage nach den Vehikeln für den Transport, sagen wir mal, der Bilder. Wir müssen uns fragen, welches sind diejenigen Vehikel für die Verbreitung eines Italienbildes oder Deutschlandbildes gewesen, die nun wirklich eine Breitenwirkung hatten, die eine Tiefenwirkung hatten und die dauerhaft waren, dauerhafter als ein noch so bedeutsamer Zeitungsartikel vielleicht. Und da möchte ich unterstreichen, was Herr Petersen mehrfach zitierte, Lexika haben ihre ganz, ganz große Bedeutung. Lexika, die über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hin benutzt wurden in bürgerlichen Familien und die eben immer wieder auch Urteile über die andere Nation, die italienische Nation, das italienische Volk implizierten. Das sind Konversationslexika, die eine Fundgrube teilweise sind für Nationalstereotypen, für Klischees. Also ich habe mal das Meyersche Lexikon in der Ausgabe von 1852 durchgesehen. Da finden Sie also fast spaltenweise Bemerkungen, eben ganz seltsame, über die Eigenart fremder Völker, auch der Italiener. Also die Lexika, das hatte aber Herr Petersen ja schon genannt. Ich möchte noch hinweisen auf andere Dinge, die in den bürgerlichen den groß- und gutbürgerlichen Bücherschränken zu finden waren, erdkundliche Darstellungen, völkerkundliche Darstellungen, Handbücher für die gebildeten Stände, wie das damals hieß. Da gibt es einige, die auch bestimmt sehr meinungsbildend gewirkt haben. Und an letzter Stelle, das ist aber nun fast eine Klimax jetzt bei mir, die Schulbücher. Ich habe mal systematisch deutsche Schulbücher der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgesehen. Allerdings bin ich erst ab 1860 auf solche gestoßen. Wie viele es vorher gibt, weiß ich nicht. Und auch das eine Fundgrube für Klischees, nicht wahr? Und also Bemerkung grundsätzlicher Art über Italien, über die Italiener. Die Handbücher für den Erdkundeunterricht, die Schulbücher sind interessanter noch als die Geschichtsbücher, auf die man sich meistens sonst stützt. Mir wäre es interessant, und diese Frage stelle ich jetzt an die italienischen Freunde und Kollegen, mi rivolgo a colleghi e amici italiani per sapere se avessero, se abbiano notizia di raccolte, di collezioni, di manuali scolastici, di geografia, soprattutto dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento. Questi manuali sono di primissima importanza per come veicoli di certi stereotipi, opinioni generalizzate sul carattere dei popoli, dei tedeschi. Allora se qualcuno sapesse darmene un indirizzo sarei molto riconoscente. La dottoressa Porciani, che in questo momento purtroppo non c'è, ma è raggiungibile, si è a lungo occupata di editoria scolastica e ha tra l'altro curato un catalogo di una mostra in cui sono stati esposti numerosi manuali scolastici italiani dell'Ottocento. Credo lei sicuramente potrebbe essere molto utile per la sua. Ja, in den konservativen Kreisen müsste man wahrscheinlich diese Kalenderliteratur Alban Stolz in den 1860er Jahren noch hinzufügen. Herr Kufecke, bitte. Er will Herrn Petersen die Frage entfällt. Achso, dann hätten Sie sich besser gleich für die andere. Kommen Sie in die andere. Dann Segetti. Dunque, nei giornali italiani intorno agli anni 70 sono state pubblicate, per quanto io so, alcuni interventi. Dunque, sono state pubblicate interventi di personalità tedesche. Io mi riferisco ad esempio a Mommsen nella Perseveranza. Ecco, come è stata recepita in Italia questa forma di Einmischung in die Angelegenheit e se questi interventi hanno avuto un influsso nell'opinione pubblica italiana? Ja, kann ich dann, ja. Ganz kurz auch noch zu dieser Gespaltenheit. Wir haben das ja auch bei Bongi gesehen. Es ist also durchgängig, Mamiani kann man nennen, Angelo di Gubernatis ist ein ganz typischer Fall. Was die Schulbücher und angeht, ich habe leider, ich wäre froh, wenn die Dame da wäre, weil die mir selber weiterhelfen könnte, denn ich wollte der Sache schon nachgehen, es ist etwas schwer greifbar, also in den Bibliotheken, ich habe also ein paar Titel gehabt, aber ich habe die nicht habhaft werden können. Dann das Gleiche gilt also für Lexika, ich habe einige durchgesehen, jedenfalls diese Ausbeute, die man da in Deutschland hat, hat man in Italien nicht. Das ist sicher der Fall, es ist weit weniger da in dieser Richtung. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Dann zu diesem Interventi der deutschen Gelehrten, das war ja nicht nur Mommsen, über dessen italienische Briefe unterrichtet er jetzt der Wickert in seiner Mommsen-Biografie. Es war neben Mommsen, war auch zu nennen, es sind noch zu nennen Homberger, der auch in der Perseveranza und der Nazione geschrieben hat, David Friedrich Strauss, an Ernesto Renan wurde im Diritto abgedruckt, Karl Michelet oder Michelet, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Nicola Marcelli, dann Albert Weber, an Angelo de Gubernatis, diese Sachen wurden alle, waren auch offene Briefe, die wurden veröffentlicht in verschiedensten Organen, in der Opinion, in der Rivista Europea, in der Perseveranza, im Secolo, in der Nazione, im Diritto, ja. Die Reaktion der Italiener war ziemlich böse. Also es ging, die Deutschen haben sich hier wirklich als Schulmeister aufgespielt. Es ging also vor allem um zwei Dinge, vor allem um ein Ding, es ging um Elsass und Lothringen. Und die Italiener haben Elsass und Lothringen nicht als zur deutschen Nation gehörig betrachtet, weil sie einen anderen Nationenbegriff hatten als die Deutschen, der eben nicht nur auf Sprache und gemeinsame Geschichte aufbaut. Und nun wollten die Deutschen, angefangen von Mommsen, die Italiener belehren. Und die Italiener, die haben sich das nicht gefallen lassen, dass sie da belehrt werden. Und da gibt es eben Antwortbriefe, dann, die auch veröffentlicht worden sind, von Mamiani zum Beispiel, von Massari. Und ganz allgemein, auch Bongi greift das später nochmal auf, wo er dann sagt, die Deutschen, die spielen sich als Schulmeister auf. Wir lieben die deutsche Kultur, wir halten viel von der deutschen Kultur, aber wir wollen nicht geschulmeistert werden. Wir haben unsere Kultur und wir lernen von den Deutschen, aber wir wollen nicht vereinnahmt werden von den Deutschen. Und ganz gleich, um was es jetzt geht, ob es um politische oder um kulturelle Fragen geht. Eine ganz lange Antwort hat gegeben dann Mauro De Macchi in seinem sehr kritischen, polemischen Beitrag gegen die deutschen Doktrinarier. Ich habe den Titel irgendwo, wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen nachher geben, wo er sehr scharf herzieht über diese Deutschen und da setzt er eben dann in den als Gegenpol die Linke mit Jacobi, Bebel und Liebknecht. Zu der Thematik ist interessant vielleicht noch der Artikel zu nennen von Deuerlein, die Konfrontation von Nationalstaat und nationalbestimmter Kultur in Theodor Schieder, E. Deuerlein, Reichsgründung, 1870-71, erschienen in Stuttgart 1970. Und was Elsass-Lothringen angeht, in dem gleichen Buch das Problem der Artikel von Gall, das Problem Elsass-Lothringen. Ja. Ja, dann könnten wir wohl diesen ersten, wahrscheinlich kürzeren Teil der Diskussion zu Ende führen. Sie haben ganz gewiss recht mit Ihrer Antwort, aber es gab ja auch so etwas wie einen internationalen Diskussionsprozess zwischen Liberalen und Linken in jenen Jahren, der sich in solchen Zeitungsartikeln und ihren Repliken spiegelte. Es war ja keine Zeitung verpflichtet, einen solchen Artikel zu nehmen. Und wenn Sie mit Recht jetzt auf Elsass-Lothringen hinweisen, dann war natürlich von deutscher Seite auch ein bestimmtes Interesse daran, den Italienern gewisse Realitäten in Deutschland klarzumachen. Ich sagte ja, dass die italienischen Risorgimento-Politiker nichts gegen die Abtretung des linken Rheinufers an Napoleon III. Hatten. Also bedurfte es auch gewisser Informationen über die tatsächliche Lage der beiden Nationen. Nochmals vielen Dank, Herr Dr. Weiß, wobei wir uns sicher alle darüber im Klaren sind, dass diese höchst wichtigen Presseuntersuchungen in die Erforschung anderer Quellengattungen integriert werden muss. Ich sagte gestern schon, Visconti, Venosta und Minghetti, die damaligen Politiker, haben auch öffentliche Meinung geprägt, sodass man also jetzt ihre neuen Forschungen und ältere über die Diplomatiegeschichte einfach zusammen sehen muss, um ein möglichst breites Bild der damaligen italienischen Deutschlandrezeption zu bekommen. Trotzdem, allein Ihre Arbeit ist ja, abgesehen von den Äußerungen, von den Stellungnahmen von Herrn Petersen und Herrn Altgeld, ist ein Stimulus zu weiteren Arbeiten dieser Art. Wir gehen dann über zur Diskussion des Referates von Herrn Petersen. Bisher haben sich eingetragen in die Liste die Herren Altgeld, Ara Kufecke. Oh, jetzt kommt eine lange Liste. Bitte fangen wir hier der Reihe nach an. Ein Moment. Herr Heidenreich, Nicolotti, poi K. Castiglione, no? E il romano di Roma è come? Sì. Wandruschka, das ist eine sehr lange Liste. Und noch Herr Weiß, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Interventi. Und dann sind es 8, also es darf keiner mehr als 5 Minuten sein. Ich habe 2 Fragen vorweg. Deutscher Katholizismus ist vielleicht etwas zu stark mit den historisch-politischen Blättern gleichgesetzt. Die katholische Partei in Preußen, die für die politische Gestaltung viel wichtiger geworden ist, stand etwa in Sachen Konstitutionalismus anders. Ludwig Windthorst ist ein Vorkämpfer des Konstitutionalismus. Zweite Frage, auch telegrammartig verkürzt, nach den mir bekannt gewordenen und zum Teil auch von mir veröffentlichten Dokumenten hat Bismarck insgesamt vom neuen Italien wenig gehalten. Darüber lässt sich sicher diskutieren, aber das ist die Erfahrung der Jahre nach 66. Ich müsste es differenzierter sagen, dazu ist jetzt nicht die Zeit. Herr Altgeld, bitte. Also bitte kein Intervent, mehr als 5 Minuten. Nach 5 Minuten geht das Mikrofon automatisch an den Nächsten. Ich bin so kurz wie immer. Altgeld so kurz wie immer, bin ich. Ja. Zu den letzten Bemerkungen Herrn Dr. Petersens über die Arroganz, mit denen dann Deutsche etwa in das neue Italien hineingefahren sind. Man muss einmal anschauen, die Briefe, die Treitschke am Ende der 1870er Jahre geschrieben hat aus Italien, und muss sich einmal klar machen, dass er für eine wesentliche Erkenntnis hält, dass die Italiener keine Hüften haben. Er schreibt eine ganze Seite darüber. Die Italiener hätten keine Hüften. Und dann beginnt er zu spekulieren, was das alles für den Geist hier und dort bedeuten könne. Es ist unglaublich. Und also das nur dazu. Dann auch zu den Katholiken, über die Herr Dr. Petersen gesprochen hat. Es gibt einen kurzen Moment in der Geschichte des in Anführungszeichen deutschen Ultramontanismus, als die Ultramontanen also Papstgegner werden. Das ist 1846-47. Als man befürchten muss, dass sich Pius der IX. Italienisch, ich sage das jetzt mal etwas grob heraus, nationalisieren lassen könnte. Und dann kommt man ja in ganz weite Fragebereiche herein, in alle diese Debatten, die zwischen den 1840er und 50er, 60er Jahren doch sehr wichtig gewesen sind in Deutschland, um nationalkirchliche, nationalreligiöse Entwicklung. Und ich erinnere daran, dass auch Döllinger ein Anhänger nationalkirchlicher Bestrebungen gewesen ist. Und es zunehmend deutlich wurde, mit dem Effekt etwa, ich sehe Ihr Kopfschütteln, dass diese Aufsätze und Reden, die gehalten worden sind in den 1860er und 70er Jahren von Döllinger, 1888 zusammenfassend veröffentlicht worden sind. Und da hätte es natürlich sehr gut hineingepasst, wenn sich Pius der IX. Mit der italienischen Nationalbewegung aussöhnt. Was hätte das aber für den Weltkatholizismus bedeutet? Einfach nur eine Anregung dazu. Dann nur noch ein kurzer Satz zu der deutschen öffentlichen Meinung 1859-60. Ich möchte nur hinzusagen zu dem, was Herr Dr. Petersen gesagt hat, dass mir scheint, dass besonders wichtig geworden ist, dass Cavour Napoleon doch weitgehend aus Italien hat gegen die bekannten Pläne heraushalten können. Und dass man also sah, es geht ohne die Franzosen. Die Franzosen gewinnen nicht das in Italien, was sie selbst erhofft hatten. Aber das Ende damit. Ja, vielen Dank. Möchtest du gleich antworten oder bitte? Ja. Deine Anmerkung über die leichte Einseitigkeit der historisch-politischen Blätter sicher voll akzeptiert. Ich habe hier nur einen sehr groben Abriss gegeben über die 50er Jahre. Natürlich müsste man das jetzt im Einzelnen differenzieren und ausfächern nach rheinischem Katholizismus, schlesischem Katholizismus, süddeutschem Katholizismus. Die historisch-politischen Blätter sind sicherlich nicht das einzige und vielleicht nicht mal das am am Ende prägende Organ des politischen Katholizismus in Deutschland gewesen. Da muss man sicherlich differenzieren. In die gleiche Richtung geht auch das, was Herr Alt gesagt hat, über die Suche nach differenzierteren Meinungen innerhalb des Katholizismus. Auch das ist völlig richtig. Ich habe auf den einen Fall Döllinger hingewiesen, der nun wirklich ja eine prägnante Figur ist, und bei dem man immer den Eindruck haben kann, dass es im Sinne des Katholizismus besser war, mit der Institution zu irren, als gegen die Institution recht zu haben. Döllinger hatte sicherlich mit seinen Thesen 1861 weitgehend recht. Die Entwicklung ist in die Richtung gegangen. Trotzdem ist im Syllabus der ganze Döllingersche Gedankenkonzept, nämlich das, was auch auf den Thesen von La Guerronnière schon beruhte, nämlich die Unabhängigkeit der katholischen Weltkirche von der territorialen Basis, das ist dort qua Kraft der Autorität des Papstes also verdammt worden. Dass man da in nationalkirchlichen Kreisen und am Rande des liberalen Katholizismus in Einzelpersonen, in Gruppen, Zeitschriften und so nach differenzierteren Meinungen suchen muss und das ganze Bild noch sehr stark zu differenzieren hat, da bin ich völlig einverstanden. Die Bemerkung über Treitschke, sicherlich. Ich kenne diese Treitschke'schen Briefe nicht. Bei Treitschke ist es in der Tat erstaunlich, weil er der große werbende Biograf Cavours gewesen ist, der in den 60er Jahren das prägende Italienbild des deutschen Liberalismus ausgeformt hat in hoher literarischer Potenz. Es gibt andere erschreckende Briefe, wenn Sie die Briefe von Haeckel zum Beispiel lesen, die schon angeführt wurden. Das ist auch eine sehr erschreckende Lektüre, auch für den Verfall bestimmter klassischer deutscher Italien-Tradition, von einer materialistischen Plattheit, die einen nur tief erschrecken kann, wie überhaupt ein bestimmter vulgär-materialistischer platter Liberalismus mit seiner Kirchenfeindlichkeit und seiner Hoffnung, dass man über die italienische Nationalbewegung jetzt dem Vatikan ans Leder könne und dass das Ende des Kirchenstaats gleichzeitig auch das Ende der Weltkirche sein würde, rückschauend viel negativer zu bewirten ist als diese apokalyptischen Visionen etwa des deutschen konservativen Katholizismus. Ich glaube auch zum Beispiel bei bestimmten deutschen Liberalen, und ich würde das auch für Gregorovius annehmen, dass die Tagebücher Gregorovius in diesem Punkt massiv überarbeitet worden sind. Der hat in den 80er Jahren, als er den Text für den Druck vorbereitete, diese Äußerung, in dem er nämlich auch, man kann das aus zeitgenössischen Gedichten von ihm und Briefen von ihm deutlich ersehen, dass er auch des Glaubens war, wenn diese Weltkirche da territorial ihre Basis verloren hat, dann ist auch das geistige Zentrum des Katholizismus beseitigt. Ich glaube auch, Gregorovius hat man in dieser Tradition stark zu sehen und die Tagebücher, die wir immer als authentisch nehmen, sind in diesem Fall rückblickend überarbeitet. Frage Bismarck, völlig richtig, der Bismarck der späten 70er Jahre ist außerordentlich italienkritisch. Man hätte das mal im Einzelnen darzustellen. Das Interessante ist, dass Bismarck der erste preußische Konservative ist, der glaubt, dass man mit einem eigenständigen subalpinen Staat Politik machen kann. Und es ist die Konzeption sozusagen der Funktion einer antifranzösischen Funktion eines zukünftig geeinten Italien, das hier zum ersten Mal auftaucht. Herr Weiß, Sie haben auch auf ähnliche Äußerungen der italienischen Demokraten hingewiesen, dass das ganze spätere hitlersche Konzept der natürlichen Bündniskonstellation Italien-Deutschland gegen Frankreich, dass das zum ersten Mal hier massiv formuliert wird und dass der Bismarck Mitte der 50er Jahre dieser Auffassung schon ist. Ja, aber Bismarck hat schnell wieder aufgegeben, während Hitler daran festgehalten hat. Herr Kuhfecke, vielleicht geben wir dieses Mikrofon weiter und wenn ihr jetzt die Plätze tauschen könnt, dann kannst du nämlich dieses Mikrofon während der Diskussion benutzen, dann geht es leichter. Ja, ich habe noch mal eine Frage zur Frage des Volkscharakters. Und zwar geht das an Herrn Petersen eigentlich genauso wie an Herrn Altgeld. Es ist ja so, wenn man die Urteile kennt darüber aus dem 18. Jahrhundert, dann entspricht das in etwa dem, zum Beispiel auch in der Frage dieser der Tierquälerei, die Sie genannt hatten, eigentlich genau dem, was Herr Petersen jetzt für das Ende oder für die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts beschrieben hat. Und das sieht dann ja auf den ersten Blick so aus, als ob das durchgängig eigentlich ein gleichbleibendes Stereotyp bleibt, dieses Volkscharakterurteil. Sie, Herr Lill, hatten ja auch irgendwann in den letzten Tagen nochmal, waren darauf eingegangen, dass das offensichtlich, also hatte ich das verstanden, ich weiß nicht, ob ich Sie da jetzt richtig wiedergebe, dass das in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zurücktritt, beeinflusst durch eine Beurteilung des Volkscharakters, die mehr auf historischen Kategorien basiert. Und in der Arbeit von Herrn Altgeld ist es ja eigentlich doch bis 1948 so beschrieben, dass das unabhängig von den politischen Richtungen ein Urteil bleibt, was ständig latent sozusagen vorhanden ist und dann zu einzelnen politischen Ereignissen, zum Beispiel die Niederlage in Neapel 21, wieder hervorbricht. Was mich jetzt interessieren würde, wie sieht die Entwicklung da im Einzelnen aus, da ich nicht davon ausgehe, dass das wirklich ständig gleich bleibt, also was für Variierungen gibt es da und was sind da die Faktoren, die auf diese Veränderungen, diese Variationen einwirken? Sind das wirklich nur politische Ereignisse, die dann zusammen mit Enttäuschung heraus dann wieder dieses alte Urteil zutage fördern, oder was gibt es da an weiteren Einflüssen Ihrer Meinung nach? Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Die ist jetzt an Dreie gerichtet, also an Petersen, Altgeld und mich. Bitte, der Reihe nach, ich würde, bitte. Ich habe das dargestellt, das ist in der Tat wahrscheinlich einmal sehr stark abhängig von der jeweiligen politischen Konstellation, der kulturellen Situation, und es hängt auch sehr stark an persönlichen Erfahrungen. Vielleicht die Treitschkeschen Briefe, die Herr Altgeld eben erwähnt hat, gehören vielleicht auch in diesen Zusammenhang. Man kann jedenfalls sehen, dass diese beiden Konzeptionen sozusagen ein naturgegebenes Substrat, was also bis auf vielleicht auf Herder zurückreichen würde, vom Volksgeist, der sich im Nationalcharakter dann äußert, dass das bei den Konservativen, ich habe diese Zitate, die man leicht vermehren könnte, aus dem Wagnerschen Staatslexikon gebracht, dass das bei den Liberalen eben sehr viel dynamischer gesehen wird. Und bei Treitschke und bei Hehn und bei vielen anderen können Sie diese These finden, dieser italienische Volkscharakter, der sich über diese vielen Unterdrückungen so vital, so kräftig erhalten hat, der wird in dem neuen politischen Rahmen eines Einheitsstaates, wo das Individuum freie Entfaltung besitzt, wird einen enormen Erziehungsprozess vornehmen. Dass danach hier sehr viele Enttäuschungen dazukommen, schon nach 1866 und dann nach 1870, ist genauso unbestreitbar. Und Hehn selber ist dafür ein glänzendes Beispiel. Hehn selber, der einflussreichste und prägnanteste, auch literarisch, vielleicht mit schönste Sympathisant im deutschen Liberalismus für Italien in den späten 50er und den 60er Jahren gewesen ist. Hehn selber, das kann man aus den unveröffentlichten Briefen und Texten im Marbacher Literaturarchiv ersehen, gewinnt in den 70er Jahren ein außerordentlich negativeres, kritischeres Bild des Italien, was er immer noch wieder besucht hat. Es gibt ganz erstaunliche pessimistische, negative Äußerungen über die italienische Politik mit all ihrem Parteienwirrwarr, ihrem inneren Opportunismus, diesem Transformismo, den die Deutschen natürlich als Korruption und als eine Depravierung empfunden haben, des späten Hehn der 70er und 80er Jahre. Dass diese Hoffnung auf den erzieherischen Charakter des neuen Nationalstaates, dass der in vielen Punkten nicht in Erfüllung gegangen wird, entsprach aber auch der italienischen eigenen Interpretation. Ja, schauen Sie, sowohl die je eigene Auffassung von Mensch, Geschichte und Politik, wie eben auch die Rezeption politischer Ereignisse und Wenden hat eben diese Vorstellungen mit beeinflusst. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, was das, was Herr Petersen sagte, bestätigt oder ergänzt. Wir sprachen immer von der Dekadenz, nicht? Das kommt ja immer wieder vor, die Italiener sind unfähig. Der ganz konservative Heinrich Leo, den ich zu Beginn erwähnte in seiner Geschichte der italienischen Staaten 1830, der sagt, im Spätmittelalter und Renaissance hatte die individualistische Grundhaltung der Italiener, die wird also vorausgesetzt, hervorragende Leistungen hervorgebracht, aber dieselbe Grundhaltung hätte nun nach Jahrhunderten fremder und despotischer Regierung eine Erschöpfung der Kräfte und die Beschränkung auf krassen materialistischen Egoismus hervorgebracht. Es ist also die Kombination von Annahme einer Volkseigenschaft und historischen Einwicklungen. Aber die Folgerungen, die aus einer solchen Feststellung gezogen werden, die waren halt ganz unterschiedlich bei Arndt und bei Raumer und bei Treitschke und Möhring dasselbe. Und dann kommen eben auch Enttäuschungen über das national geeinte Italien hinzu. Dass man eben glaubt, das ist ein Land der Krisen, der Schwäche. Bismarck zieht Italien ja auch deswegen an den Dreibund heran, um eine schwache Monarchie im Sinne des monarchischen Prinzips zu unterstützen. Aber Herr Altgeld, bitte. Und dann kommt Herr Heidenreich. Wir können nur ganz kurz, also auch ich bin ja der Auffassung, dass der Unterschied in diesem Italienbild zwischen Liberalen und Konservativen, wenn man dieses grobe Raster verwenden darf, nicht im Bild selbst besteht, sondern in der Suche nach den Ursachen. Die Konservativen sehen die eher statisch, wenn ich das wieder vereinfachend sagen darf, und die Liberalen versuchen also aus den politischen Bedingungen der Geschichte heraus diese Dinge zu erkennen und damit aber auch behebbar zu machen. Für die Konservativen erscheinen diese Probleme Italiens und der Italiener kaum behebbar. Vielleicht mal ein Hinweis, mir ist sehr vieles neuerdings erst klar geworden, als ich Karl Mannheims Konservatismus gelesen habe. Da ist mir also in dieser unterschiedlichen Weise zu denken, über Menschen zu denken, von Mannheim eben her sehr vieles deutlicher geworden als bis dahin. Die Schwierigkeit besteht hier darin, dass ein politischer Liberalismus durchaus eben, oder ein politischer Liberaler in dieser Weise konservativ denken kann. Das ist sehr schwierig im Einzelnen zu untersuchen. Man muss da sehr vorsichtig argumentieren. Wir können also nicht so ganz über Bausch und Bogen gehen. Und jetzt noch ein letztes. Herr Dann sprach von naturwüchsigen Urteilen, glaube ich, über andere Völker. Mir passt das Wort Natur in diesem Zusammenhang nicht, denn es ist menschengemacht und von Intellektuellen in der Regel gemacht. Aber wenn wir diese Grundurteile über fremde Nationen einmal anschauen, dann wälzen die sich nur sehr, sehr langsam um. Und gerade in Krisenzeiten, wenn Erklärungen gefordert sind einer Krise, dann werden gerade eben diese alten Grundurteile wieder aktualisiert. Dann wird auf die zurückgegriffen. Sodass also gerade in dem Augenblick, wo besonderes Erkennen eigentlich erforderlich wäre, im Grunde genommen auch ein neues konservatives Element mobilisiert wird und wieder dazu führt, dass diese Dinge verlängert werden. Vielen Dank, Herr Heidenreich, bitte. Im Telegrammstil drei Fragen. Ist der Zweifel am Fortbestand eines einheitlichen Staates Italien nur in Deutschland vernehmbar? Im Voyage en Italie von Hippolyte Taine, 1860, schreibt er in Tagebuchform und er stellt seine Betrachtungen ausgerechnet nach Besuch Perugias aus im Jahre 1860. Er befürchte, dass Italien über kurz oder lang wieder in drei Teile zerfallen werde, Norden, Mitte und Süden. Also Frage, ist die französische Historiografie da vergleichbar? Telegrammfrage 2 zur Dämonisierung Garibaldis, Bandit und so fort. Auch als Gaucho wird er da tituliert. Gauchos sind höchst ehrenhafte Männer. Frage, was wussten die, die Garibaldi so schmähten, über Garibaldis Vergangenheit in Lateinamerika? Oder bezog sich dieses Image ausschließlich auf das, was Garibaldi in Italien bewirkt hatte? Telegrammfrage 3, die Heroisierung von Garibaldi. Ist dies in Zusammenhang zu sehen mit der romantischen Auffassung, die bei Carlyle, das ist jetzt eine völlige Frage eines Nicht-Historikers, diese Heroisierung Garibaldis im Zusammenhang zu sehen mit der Auffassung von Carlyle und anderen, dass Geschichte ausschließlich von Individuen gemacht werde? Die Frage nach dem Fortbestand Italiens, sicherlich, das ist keine deutsche Eigentümlichkeit, dafür gibt es in England, Frankreich, an allen möglichen Ecken und Enden Europas gibt es die größten Zweifel, ob dieser Staat Bestand haben wird. Österreich natürlich als erstes, deutsche Mittelstaaten, Sie können sich das allein anschauen an der Frage der Anerkennung des neuen Königreichs Italien. Frankreich ist als erster, dann Russland im Fahrwasser hat, dann Preußen. Die deutschen Mittelstaaten folgen erst in den 1865er Jahren. Das letzte ist Bayern im Herbst 1865. Und Österreich erkennt den italienischen Einheitsstaat erst im Herbst 66 an. Also das ist ein langer Prozess. Und der erste internationale Auftritt Italiens ist auf der Luxemburg-Konferenz 1867. Die Sandschaften werden in Botschaften umgewandelt. Da ist Preußen-Deutschland das erste 1875. Keudel ist der erste Gesandte, der erste Botschafter am Quirinal, der von irgendeiner europäischen Macht entsandt wird. Und die römische Politik hat lange in Berlin antichambrieren müssen, gegen massiven Widerstand der Krone und einen großen Zweifel Bismarcks, ob man jetzt Italien international da so aufwerten dürfe. Das war, war also einer der Schritte. Gaucho, ich habe keine Ahnung, ich habe angenommen, das ist sozusagen nur eine Formel, um die südamerikanische Vergangenheit Garibaldis in Erinnerung zu bringen. Herr Altgeld weiß da mehr. Gaucho ist der Kuckuck. Ja. Ah ja, also das weiß ich nicht. Ich habe das nur als eine Kurzformel genommen, um diese ganze südamerikanische Montevideo-Vergangenheit Garibaldis in Erinnerung zu rufen. Carlyle und Heroisierung Garibaldis, sicherlich, das spielt da sehr stark mit hinein. Nicht Treitschke, später Männer machen Geschichte, das stand dahinter. Es gibt innerhalb des deutschen Liberalismus eine sehr interessante Diskussion bei dieser Heroisierung und Diskussion und der Präsentation dieser großen Figuren des Risorgimento, gibt es die Linksliberalen, etwa die Grenzboten, die sehr viel stärker betonen, dieses Risorgimento ist nicht das Werk einiger weniger großer Heroen, sondern dieses Risorgimento, die Wiedergeburt Italiens, ist das Werk einer zielbewussten, breiten, politischen, kulturellen, moralischen Elite. Und solche Figuren wie Garibaldi, Mazzini und andere sind nur sozusagen die Spitzen eines Eisbergs. Das ist eine innere Diskussion im deutschen Liberalismus, die man sehr gut nachverfolgen kann. Im Sinne der Kombination neuerer und älterer Forschung, denken Sie etwa an den schönen Aufsatz von Herrn Rosen über die Anerkennung des Königreichs Italien durch das Großherzogtum Baden, welches als liberaler Staat der erste Staat im Deutschen Bund war, der diese Anerkennung aussprach. Nicolotti, per favore. Un'indicazione che ritengo significativa. Il professor Ghisalberti dell'Università di Roma, ben noto storiografo del Risorgimento, due o tre anni fa a Stresa, alla cattedra Rosmini, ha fatto una lunga esposizione del pensiero costituzionale di Rosmini e poi ha fatto una confessione che è veramente significativa. Ha detto che è stato un gravissimo errore, potremmo dire un peccato mortale, della sua attività professionale, avere sempre ignorato sistematicamente la figura di Rosmini. In certo senso, Rosmini è stato la guida spirituale, in termini informali, di tutti i massimi esponenti del Risorgimento italiano. È stato. Nel 48 si è trovato, di fronte all'assassinio di Pellegrino Rossi, di fronte all'offerta di entrare nel governo, davanti ad una opposizione assassina, ha rinunciato, il che significa che non avesse un bagaglio politico, costituzionale, e sappiamo tutto il rimanente, sono 90, una novantina di opere, non ricordo di Rosmini oggi. Un secolo dopo, un altro trentino, De Gasperi, di fronte ad un'opposizione che dichiarava di essere costruttiva, ha accettato di impostare il suo discorso sul terreno politico. Richiamerei anche l'attenzione, è per questo che mi trovo piuttosto strano, non trovo in certo qual modo strano l'ignoranza completa, davvero, della posizione di Rosmini e della funzione di Rosmini costituzionalista proprio. Dal 54 in poi però l'Istituto Rosmini di Bolzano, e ci sono tutti gli atti pubblicati, ha praticamente esplicitata tutte le ricchezze del mondo rosminiano. Si potrebbe oggi affermare, credo con buon fondamento e documentando, che l'impostazione di tutto il mondo accademico germanico, universitario germanico del secondo dopoguerra, l'impostazione antropologica, è partita, ha trovato il suo conforto proprio nel pensiero rosmignano, che ha due grosse opere sull'antropologia naturale e soprannaturale. E inoltre il professor Kirchhoff ha dimostrato in tutte le sue opere che l'attività legislativa germanica del dopoguerra, per più aspetti, ha realizzato i principi costituzionali di Rosmini. Questo si era già verificato in pieno Ottocento, attraverso il mondo piemontese si era verificato. E credo che sia l'altra indicazione è la figura di Ozanam, che esplicitamente si era posto il problema dell'immagine dei popoli d'Europa, esplicitamente. È morto ante tempo, però aveva già delineato, direi, quella che era l'immagine. Ozanam era stato incluso nell'Accademia della Crusca, appaiato, se ricordo bene, a Cesare Balbo. Aveva pubblicato opere in italiano molto importanti. Ecco, penso che queste due indicazioni forse potrebbero avere un loro valore. Con molto piacere ho visto che si è fatto il nome di Bonghi e di Caponi. Veramente credo che sia una linea maestra quella. Però alle spalle di Bonghi, alle spalle di Caponi, credo che Rosmini possa dire molto, ma molto di più. Grazie, anche perché con il suo intervento è stato rientrata la lingua italiana nelle nostre discussioni. Sì, è un altro filone, un grande filone che va tenuto in conto accanto a quelli che sono stati qui esposti, ma forse l'amico Peterson vorrebbe rispondere. Anche la ringrazio per l'accenno a Ozanam, che esula un po' dal nostro argomento, perché però come personaggio, anche per le sue attività sociali, appartiene a quei personaggi minori dell'Ottocento che non dovrebbero essere dimenticati. No, ringrazio per questa integrazione, più che una domanda. Di fatto è una confessione molto, molto importante, strana, di Carlo Ghisalberti, che è il massimo... Di Carlo Ghisalberti, che è il massimo costituzionalista italiano, con una lunga serie di contributi e una storia costituzionale dell'Italia unita. E su Rosmini vorrei soltanto ricordare che c'è un bellissimo lungo saggio di Krauss su questo uomo, che è un documento che la borghesia colta tedesca della seconda metà dell'Ottocento conosceva molto bene, questa figura intellettuale e culturale. Krauss lo conosceva, se altri lo conoscessero chi lo sa. Però è un filone molto interessante, Rosmini, Gioberti, Krauss, Böllinger, Krauss, uno dei filoni a parte dei grandi, al margine dei grandi movimenti politici di allora, però con importanze e influenze spirituali che vanno oltre il concreto significato politico di allora. Castiglione, per favore, in italiano, prego. Ci provo. La mia domanda non è molto non si rivolge molto al dettaglio finora, ma più a, diciamo, una piccola proprio Zusammenfassung. Infatti mi sono accorto che si può dire che il movimento conservativo e i personaggi di sinistra hanno più o meno un Italienbild, non dico statico, ma più o meno circondiviso, preciso in un certo modo, che non cambia molto, mentre i liberali hanno dei problemi, cambiano spesso le loro opinioni, c'è sempre un pro e un contra. Cioè, io ho cercato di individuare la causa per questa differenza di situazione e ho visto che posso dire che sia quelli di destra che quelli di sinistra hanno un'idea piuttosto precisa, una Ordnungskonzeption precisa. La destra, cioè, ha l'idea della pentarchia e rimane su quest'idea come idea internazionale, come idea europea. I radicali di sinistra hanno anche una loro idea, cioè praticamente l'adesione all'idea della classe, e hanno anche un'idea su un'Europa futura. Invece i liberali non hanno questa idea, e cioè Io vorrei sapere se ci sono state delle espressioni programmatiche dal movimento liberale su come si immaginavano il futuro europeo, su come si immaginavano l'ingranaggio dei stati europei un indomani, creati dopo, seguendo il principio di nazionalismo, di nazionalità. Ma non accetterei in questa sua concezione. Io ho tentato di spiegare che negli anni 50 ci sono campi di opinioni molto marcati, ben delineati, Austria, Germania cattolica, conservatorismo prussiano e così via, ma che nel momento dell'unificazione dal 59 in poi, praticamente dall'aprile, dall'inizio della guerra, c'è una miscela delle carte, vengono rimescolate in maniera parte anche sorprendente, così dopo questa data dobbiamo vedere come si rimescolano le carte, Prussia, stati medi e così via. E poi c'è una lunga fila di differenziazioni che dobbiamo spiegare nei singoli casi. Poi dopo il 70 il quadro si riassesta, ma soltanto dopo questa data. Per quanto riguarda la sua seconda parte della sua questione, cioè dell'inserimento di questa nuova Italia nel contesto delle grandi potenze europee, abbiamo già parlato della Anerkennung dell'Italia, della nuova Italia. Certamente questa Italia era un fattore nuovo, abbiamo già parlato di Bismarck che lo vede positivamente, l'Austria che lo detesta, Napoleone che sembra truffato perché lui non voleva questa nuova Italia, buona parte dell'opinione politica francese è molto critico col lavoro di Napoleone in questo contesto, perché si sviluppa un nuovo attore, sulla scena politica europea. C'è una bella immagine di Gaetano Salvemini nella sua storia dei partiti italiani nell'Ottocento, dove lui dice l'Italia del 1860 è come una comitiva nella ferrovia, dove c'è il compartimento, dove stanno già 5 persone nel compartimento, poi il treno si ferma, entra un nuovo passeggero e dice sì, ci deve essere ancora un posto, perché ci sono previsti 6 posti, e si mette con forza in questo contesto, rovinando un po' l'armonia già stabilita. È un po' questa situazione, l'Italia degli anni 60-70, che deve reinsestarsi in questo contesto, e la politica italiana ha ben visto questa situazione, molto bene, Visconti Venosta è molto cauto, poi arriva anche la questione romana che diventa per gli anni 70, 80, 90 un peso molto molto importante. Abbiamo parlato di questa questione di Nizza e Savoia e sappiamo benissimo che Bismarck ha tentato in tutti i modi di allettare la politica fiorentina, di mettere sul tappeto la questione di Nizza e Savoia. E Visconti Venosta ha detto no, questo non è il momento di riaprire questa questione, dobbiamo assolvere la questione romana, e questa è la cosa importante. Così Firenze non ha mangiato questo coda. Io volevo fare due domande. La prima riguarda la difesa postuma della Repubblica Romana da parte di Mazzini. Ora, di fronte ad analoghi attacchi, sì, di fronte ad attacchi simili a quelli che ci furono nella stampa tedesca riguardanti l'operato della Repubblica Romana e le accuse di crudeltà, di sopraffazione nei riguardi delle istituzioni clericali, Mazzini, pochi mesi dopo la fine della Repubblica, scrive quella sua famosa lettera al Northern Star, replicando alle accuse di una parte dell'opinione pubblica inglese. È una reazione repentina, rapida, sembra che a Mazzini stia molto a cuore difendere a posteriori l'operato della Repubblica. La prima domanda è questa: c'è stata qualche voce di replica mazziniana all'interno del mondo tedesco dall'esterno a queste accuse di crudeltà, diciamo di sopraffazione, fatte da una certa parte della stampa tedesca. La seconda domanda si riferisce, è più di carattere giuridico costituzionale, si riferisce a un fatto che ovviamente è quasi il presupposto da cui probabilmente si è anche partiti nell'analizzare le differenze tra la formazione dello Stato unitario in Italia e in Germania, ed è la diversità delle soluzioni costituzionali adottate. Da un lato il Parlamento in Italia è il punto centrale della vita politica, attorno a cui evidentemente ruotano gli altri organi. Questo principio parlamentare, come si sa, fu inaugurato, diciamo, e messo in rodaggio, sperimentato dal Cavour, come tutti sanno. Dall'altro lato, correlato a questo principio, il secondo principio del rapporto fiduciario tra governo e Parlamento, esistente nel Regno di Sardegna a partire da una certa data in poi, primi anni 50, e successivamente nel Regno d'Italia, cosa che evidentemente lasciava poco spazio, anche se effettivamente da un periodo all'altro ci sono non poche oscillazioni, alla politica monarchica di scelta del primo ministro. Quindi rapporto fiduciario e, se si può chiamare così, onnipotenza parlamentare in Italia, limitatezza delle competenze, carattere limitato delle competenze del Parlamento in Prussia prima e in Germania dopo, e figura preponderante, carattere preponderante del cancelliere, cioè del primo ministro, accompagnato a una specie di rapporto fiduciario col Kaiser, cioè col re di Prussia prima e con l'imperatore di Germania dopo. Ora, questa diversità di soluzioni costituzionali è stata ben messa in luce, credo, da Gaetano Salvemini in quelle poche pagine, Italia-Germania 1814-71, nei suoi scritti sul Risorgimento. Io volevo chiedere, come visto il modello, diciamo l'esempio costituzionale italiano nella stampa giuridica, e se lei ha avuto occasione di vederli nei testi di diritto costituzionale prussiano e tedesco, diciamo negli anni 60-70. Grazie. Sì, della Repubblica Romana avevo già accennato che è una delle questioni del quale si occupa l'opinione pubblica tedesca. Io non ho studiato più specificamente, ma so per esempio che quel dizionario del Brockhaus Verlag, La Gegenwart, in quasi 10 volumi, c'è un lunghissimo articolo sulla storia della Repubblica Romana già del 52, dove questo fenomeno viene descritto in modi molto elogiativi, di ammirazione, un articolo che chiude con una osservazione che in quel momento, quando Garibaldi organizza le ultime difese sul Gianicolo e i francesi entrano in città, la costituente sul Campidoglio finisce l'ultimo lavoro, gli ultimi passi della Costituzione romana, un grande esempio, e dice: bewundernswert und heldenmütig haben diese Leute da im letzten Moment noch ihr Verfassungswerk abgeschlossen. E penso che, se lei prende altri articoli di giornali, di dizionari e così via del liberalismo tedesco e prussiano, che questo è un po' la tendenza di fondo. E certamente qui forse è anche influsso non soltanto della corrispondenza dei giornali liberali tedeschi, prussiani, ma anche un afflusso forse dell'opinione pubblica francese, inglese, dei giornali inglesi, che attraverso questa scia sia potuto entrare anche certe opinioni di Mazzini, autodifesa di Mazzini e dei repubblicani romani nel mondo dell'opinione pubblica tedesca. Per quanto riguarda tutto il lavoro costituzionale delle diverse assemblee costituzionali del Piemonte, quella napoletana, quella romana, quella toscana e così via, io non so praticamente nulla. Se nella letteratura giuridica degli anni 50 questa sia stata una tematica, non lo so, potrebbe darsi, perché i rapporti tra giuristi italiani e tedeschi erano molto intensi. Non so se per esempio Mittermeier abbia scritto cose su queste costituzioni, non lo so. Sì, è questo. Devo purtroppo dire io non so niente di questo. L'amico Ara voleva coinvolgere la dottoressa Moscati, la quale ci avrebbe parlato proprio di queste influenze giuridiche. Sì. Sì, però per queste influenze, sì, sì, che purtroppo, sì. Poi direi solo per Cavour, per Traitschke, il titolo significativo Bundesstaat und Einheitsstaat, in cui si vede che lui coglie l'esempio italiano e lo discute paragonandolo con l'alternativa federativa. Dunque, Wandruschka. Eine ganz kurze Feststellung und zwei Fragen, ganz kurz. Va bene, allora lo dico in italiano. Prima di tutto, dato che abbiamo parlato del storico-politische Blätter che ha cambiato indirizzo, come, naturalmente come un'orchestra cambia quando il direttore cambia anche, un'immagine così. Così voglio solo sottolineare, si è parlato tanto tempo delle Grenzboten. Le Grenzboten di prima del 48, fondate da Ignaz Kuranda, si chiamano anche Grenzboten perché in fondo sono un giornale austriaco trasmigrato a Lipsia che fa letteratura esilio, per esempio quelle lettere del Möhring eccetera. Invece quello al tempo di Julian Schmidt è diventato un giornale della Sassonia che si occupa più poi delle questioni del centro della Germania. Questa è una delle osservazioni, questi Grenzboten cambiano. Un'altra constatazione si riferisce a questo bellissimo fatto della protesta tedesca contro questa accusa tedesca contro la crudeltà il maltrattamento degli italiani verso le bestie. C'è un argomento che da parte cristiana o cattolica che secondo la dottrina cristiana le bestie non hanno un'anima e allora si può ucciderle. E adesso mi interesserebbe se nella confutazione di quelle accuse contro gli italiani che maltrattano, che sono brutali, che maltrattano le bestie, ci sia anche questo argomento. Credo di no, perché naturalmente i cattolici italiani non si occupavano di queste accuse da parte dei tedeschi. Ma questa è una domanda, una piccola. E l'altra è più importante di questo, credo che sia la storiografia italiana che quella tedesca, anche quella tedesca, prendano troppo poco in considerazione il fatto che Bismarck è stato nel 66 e negli anni dopo, prima del 70, prima della questione di Lussemburghese, nel suo, come si potrebbe dire, nel suo aspettare, la sua avversione di andare più avanti nell'unificazione germanica dell'esperienza della Sicilia e del sud d'Italia, degli fatti di Palermo, eccetera, che lo hanno confermato nel suo principio anche confessionale, che lui scrive in quel periodo: noi non possiamo, per esempio, prendere dentro alla nuova Prussia, noi dobbiamo fermarci alla frontiera della Baviera, perché non possiamo digerire quel gran gruppo di cattolici. E adduce l'esempio dell'Italia, che dice, cioè dell'Unione del 66, che questa grande guerra, lui si rende conto che non è brigantaggio, ma è una guerra. Ed è questa una ragione per cui lui tentenna e non va avanti come glielo suggeriscono, adesso facciamo l'unità germanica. E io vorrei sapere se alcuni altri tedeschi in quel periodo l'hanno seguito questa idea, e io conosco soltanto il caso dei coniugi Lewald Starr, che se ne sono accorti di della importanza di quel brigantaggio, quell'incontro a Perugia col colonnello piemontese che dice la guerra, la battaglia di Solferino non era niente a confronto, la battaglia di Custozza, scusi, la battaglia di Custozza non era niente a confronto con gli anni di guerra dove abbiamo perso molto di più. Mi è dispiaciuto che abbiamo perso la battaglia di Custozza, ma io mi sarei fatto fare a pezzi, però questa guerra del brigantaggio ha avuto molto più vittime. E vorrei sapere se gli italiani o anche altri tedeschi se ne rendevano conto. Se questa questione del brigantaggio e dei fatti di Palermo abbia avuto una influenza sul pensiero politico per quanto riguarda l'unificazione della Germania su Bismarck, non lo so. Lui lo scrive. Ah sì. Wir können unsere Zelte nur so weit, unsere Grenzpfähle nur so weit führen, als die Reformation gegangen ist. Bayern können wir nicht. Und dann führt er als Beispiel an, das Beispiel ist für mich Süditalien, wo es ja diesen Krieg gibt, diesen jahrelangen Krieg gibt, der zeigt, dass man eben durch heterogene Teile nicht vereinigen kann. Er hat damals eindeutig gesagt, die Italiener werden mit dem Süditalien nicht fertig und wir würden mit Bayern auch nicht fertig. Das können Sie nachlesen in meinem Aufsatz damals im Deuerlein Schieder. Das ist eine ganz seltsame Sache, die von der deutschen und von der italienischen Historiografie irgendwie nicht beachtet wird. Bismarck geht nur stracks auf die Einigung zu, aber da gibt es eine Pause. Ma Bismarck sapeva le differenze tra la Baviera e il Regno delle Due. Also das eine ist das Moment der unterschiedlichen Religionszugehörigkeit, der Konfessionszugehörigkeit. Das ist natürlich ein großes Argument, das hat für Bismarck sicherlich ein enormes Gewicht gehabt. Das ist ja eine der zentralen Fragen, die bis 1870, 71 im deutschen Raum stehen. Das andere ist das Problem des sozial-ökonomischen materiellen Gefälles zwischen zwei Landesteilen und ob Bismarck das als Argument, Bayern ist ja nicht weniger materiell entwickelt als, ist auch nicht schlechter organisiert. Ja. Dass wir hier keine Süditaliener haben, die würden mir sofort recht geben, dass la dottoressa Mano, no? Napoli è rappresentata nel modo più bello e simpatico. Allora non voglio contestare il rango politico e culturale di Napoli. Posso aggiungere una minimissima, piccolissima integrazione? È una domanda che faccio ai colleghi tedeschi riguardo la Germania, soltanto la Germania, perché avrei dei dubbi su questa cosa relativa a Bismarck. Se non ricordo male, la Costituzione del Reich, dopo la guerra con l'Austria, noi non esiste ancora il Reich. No, la Costituzione del Bund, scusa. Noi leggiamo in vari saggi nostri, e io stesso ho scritto, è concepita come la Costituzione ideale per contenere pochi anni più tardi, anche gli altri stati tedeschi del sud. Ma è concepito, è già una costituzione, questa è una sì. Si è fatta strada in Italia. No, è giusto. In cui c'è già la presignazione di una possibile unità giunta fino a Baviera. È fatta apposta per contenere eventualmente anche Baviera, Bari, eccetera. È vero questo? Però rimangono nella struttura federale, nella sua struttura federale. Però questo è un grosso problema di cui parliamo forse al tavolo, perché non si trattava più di uno Stato federale nel senso dell'antica Confederazione Germanica, ma di un hegemoniale Bundesstaat. E se ci si era da domandare se un hegemoniale Bundesstaat è ancora uno Bundesstaat. Però esula un po' dal momento, però è interessante apportare questa osservazione. Grazie. Ich möchte nur eine Bemerkung machen zu dem Brigantaggio. Das ist natürlich ein großes Thema in der deutschen Öffentlichkeit in den 60er Jahren. Und hier muss man sagen, dass die konservative, auch die katholische Presse, ein sehr viel realitätsnäheres und präziseres Bild gegeben hat. Die Liberalen waren da geneigt, das sehr herabzuwiegeln und haben sich da auch auf die italienischen Quellen berufen. Da können Sie in der katholischen Presse und auch der konservativen Presse sehr viel präzisere, detailliertere, zum Teil natürlich auch wieder apokalyptisch getönte Schilderungen finden. Das ist ein großes Thema gewesen und nicht umsonst haben Leute wie zum Beispiel der schon genannte von Arnim noch 1868 an Bismarck geschrieben, dieser Staat wird wieder zerfallen. Das hält nicht lange. Damit müssen wir rechnen, dass dieses Ding wieder auseinander geht. Amüsanterweise, nur um einen Indiz zu sagen, ein Sachbearbeiter im Auswärtigen Amt, der 1867 die Akten anlegt, also als der Norddeutsche Bund entsteht, das Auswärtige Amt entsteht, da wird eine Aktengruppe eingerichtet, Italien Einheitsstaat, und ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Titel, aber der Titel lautet ungefähr Akten zu der Festigung oder der Auflösung des italienischen Staates. Da ist also noch sozusagen im Aktenbegriff noch der ganze Zweifel enthalten. Und diese Akten heißen noch bis in die 80er Jahre, so wie das denn in der Bürokratie immer ist, bis man dann diesen Titel aufhebt und dann normale politische Beziehungen Italien daraus macht. Aber das ist merkwürdigerweise ein merkwürdiges Substrat, noch ein Zeichen für diesen Zweifel, den man noch in den 60er und den frühen 70er Jahren an dem Fortbestand des italienischen Staates in Berlin hatte. Ins Zollparlament mit der starken Opposition in Süddeutschland diese Meinung bei Bismarck verstärkt haben müssen. Da ist eine ebensolche Opposition wie in, wenn auch aus anderen Gründen, aber eine ebensolche Opposition gegen den Einheitsstaat wie in Italien, wo die Garibaldiner ja dann bekanntlich die alte Garibaldiner gegen die Piemontesen kämpfen. Nicht? Dieses, immerhin diese Otto Emezzo, die Beschießung Palermos, nicht? Der Persano beschießt Palermo, das ist doch ein richtiger Krieg zwischen Piemont und dem Süden. Cioè, tutti i nemici dell'unità italiana, conservatori, sia protestanti, cattolici, vedevano confermati i loro timori dai fatti nell'Italia meridionale. O le loro speranze. Ho le loro speranze, sì, cioè i pregiudizi e i loro giudizi. Credo che le situazioni sono diverse nell'Italia e nella Germania di allora, però in ogni modo è importantissima una osservazione o un accenno nel contributo di Vandruska. A mio avviso, quelli che nel 66-67 fondavano il Norddeutscher Bund e quelli che in Italia nel 64 portavano la capitale a Firenze non credevano che si trattasse di soluzioni di pochi anni. Noi vediamo la vicinanza da 64, 66, 71 e vediamo le tappe di un unico processo, però per gli attori di allora si credeva di essere arrivati negli anni 60 a delle soluzioni intermedie, però compromesse almeno una generazione. E non dimentichiamo, per la Prussia, per la politica bismarckiana, nonostante la Baviera e cioè le opposizioni meridionali, Napoleone III. Questa era la grande differenza tra la situazione tedesca e italiana. Non nessuno sapeva se si potesse fare un altro passo, se la Francia avrebbe tollerato, eccetera. Ma allora passa la parola a Weiss, all'ultimo intervento, poi forse una replica, eccetera, se due parole. Sì. Una replica non è necessario. Ich möchte nur kurz einige Anmerkungen oder Klarstellungen zu einer Person bringen, die immer wieder genannt worden ist jetzt zu Döllinger. Und zwar, natürlich wollte Döllinger keine Nationalkirche. Das muss ganz klargestellt werden. Döllinger ging es zunächst um ein theologisch-wissenschaftliches Anliegen. Er wollte, dass katholische Theologie gleichgestellt ist und wirklich als Wissenschaft erwiesen ist innerhalb des deutschen Universitätsbetriebes. Aus dem theologisch-wissenschaftlichen Problem wurde dann schließlich ein dogmatisches Problem mit dem Ersten Vatikanum. Döllinger glaubte, dass die römische Kirche abgefallen sei vom Katholizismus, weil sie sich nicht mehr nach dem Grundsatz des Vinzenz von Larin richtet, dass nur das katholisch ist, was immer und überall geglaubt worden sei. Das dazu, das könnte man natürlich jetzt noch weit diskutieren. Was anderes zu Döllinger, was doch wohl auch klargestellt werden muss, es wurde einerseits gesagt, Döllinger war von Herrn Petersen gegen die italienische Einigung, so wie sie sich vollzogen hat. Herr Corsini hat also gesagt, Döllinger hat begeisterte Worte und ein herrliches Urteil ausgegeben über die italienische Einigung. Hier ist natürlich eine Entwicklung zu sehen. Das eine, das ist Kirche um Kirchen, Papsttum um Kirchenstaat, das war so 1861, 62, und das andere, das war die Rede, die Beerdigungsfeierlichkeit von Carponi, das war 1876. Dazwischen ist die Entwicklung Döllingers weg vom ultramontanen ursprünglich katholischen Großdeutschen zum kleindeutschen Liberalen zu sehen. Und Döllinger ist ja von einer frommen Nichte, die alles, was im Nachlass Abrato sich auf diese Kontakte zwischen Döllinger und Abrato bezog, ist vernichtet worden, weil sie vernichten wollte, was ein Angehöriger ihrer Familie mit dem bösen Döllinger zu tun hatte. Das ist also ein Jammer. Und in dem Buch von der Nicoletti ist das ja auch angedeutet. Und da scheint Abrato Döllinger gibt die Position, die italienische Position. Ich weiß es nicht. Ma è molto interessante nel contesto di questo nostro seminario che Döllinger appare non solo come mediatore tra teologia germanica e romana, ma come mediatore tra cultura tedesca e cultura italiana, proprio nel senso del filone rosminiano. Ora due parole a Petersen. Grazie. Naturalmente i coordinatori rinunciano, data l'ora, a chiedere la parola per delle conclusioni. Vorrei ancora ringraziare Petersen, per brevità non ho chiesto la parola sulla sua relazione, e insieme a lui tutti i relatori di questo giorno, di queste giornate. Come diceva uno di noi ieri sera davanti ad un buon bicchiere di Marzemino, è peccato che ci si debba lasciare proprio nel momento in cui l'integrazione nel seminario diventa più stretta, e questo è anche il mio rimpianto, penso il rimpianto di tutti. Ringrazio Paolo Prodi, che è sempre lì in fondo, e tutti coloro che insieme con lui hanno contribuito ad organizzare questo seminario nei diversi aspetti scientifici, logistici e umani. E credo che un dato solo risulti abbastanza chiaro, che valga la pena sottolineare, da questo seminario: la partecipazione tedesca è stata più intensa di quella italiana. Questo riflette un diverso lavoro quantitativo che è stato fatto negli ultimi tempi su questi problemi. C'è stata anche da parte tedesca una maggiore interdisciplinarietà nella ricerca tra storici, storici della cultura, romanisti e germanisti, ed è auspicabile che da parte italiana si riprendano dei temi che sono forse stati troppo frettolosamente accantonati e che è bene, direi, che la ricerca degli anni venturi torni a prendere in considerazione. In maniera particolare ringrazio i borsisti che hanno partecipato in maniera così intensa, costante a questi lavori e spero che ritrovino, qualcuno di loro l'ha già fatto con questo seminario, la strada del nostro istituto in altri seminari degli anni futuri. Grazie. Anche la mia ultima parola è una parola di ringraziamento che di conclusione. Mi permetto solo di leggere un brano che ho letto ieri sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, nell'articolo di fondo di Günter Gillessen su Deutschland in Europa, dove parla della questione tedesca ricomparsa nelle discussioni di queste ultime settimane e anche delle preoccupazioni che questa questione e questo ritornare della questione già tedesca ha provocato in non pochi osservatori stranieri. E poi dice: den meisten Deutschen erscheinen solche Befürchtungen absurd. Doch es gibt sie, und darin erweist sich die Langlebigkeit von Bildern, die sich die europäischen Nationen vor 100 Jahren auf dem Höhepunkt ihres jeweils eigenen Nationalismus und Imperialismus voneinander als Rivalen gemacht haben. Die Ansicht, ein vereinigtes Deutschland werde sich abermals als zu schwer für Europa erweisen, sitzt fest. Die deutsche Politik muss dazu etwas Überzeugendes sagen, damit die deutsche Frage den anderen traktabel erscheint. Siamo proprio alle parole di Cavour nel 48, e così si vede che le immagini che le élite o i popoli si fanno a vicenda diventano parti integranti della cultura politica dei rispettivi paesi. Ma non voglio andare oltre, perché la conclusione la facciamo in iscritto. Abbiamo sentito molto sulle costanti e sulle variabili. Vorrei solo ricordare gli amici più giovani che naturalmente queste immagini si capiscono completamente solo quando si sanno i contesti storici, i fatti, le svolte e gli avvenimenti politici che tra 30 e 70 hanno cambiato l'Italia e la Germania. Abbiamo qui all'Istituto l'intenzione di dedicare la prossima settimana di studi di questo tipo al Kulturkampf in Germania e in Italia e naturalmente in Austria, e così ci sarà un ponte molto facile da questo seminario a quello che segue, perché avete visto che le discussioni sui Kulturkampf nel senso più largo della parola fanno immediatamente parte delle discussioni tra i vari liberalismi e nazionalliberalismi. Ringrazio tutti, ringrazio i relatori, soprattutto quelli che erano sempre presenti, perché si vuole anche questa discussione continua tra tutti e quanti, ma sono convinto che proprio verso la fine abbiamo saputo discutere sempre di più e ora, come diceva Ara, potremo discutere ancora a fondo. Ringrazio Ara che con tanta comprensione si è comportato quasi come un tedesco nelle discussioni tra i tedeschi. Ringrazio Landruschka con le sue tante esperienze che ha tanto spesso importato in queste nostre discussioni. E ricordo ancora che abbiamo fondato a München den Verein für Deutsch-Italienische Geschichtsforschung, il quale potrebbe essere un legame tra quelli che sono venuti qua e che verranno altre volte per avere informazioni sui nostri lavori. Potrebbe essere utile anche l'associazione, siccome io nel Vorstand del Verein sono il tesoriere, sono molto interessato soprattutto a questa dimensione dei nostri lavori. Grazie a tutti, buon viaggio, buon ritorno, buon appetito, e se l'uno o l'altro dei borsisti volesse apportare come frutto della discussione e della riflessione un testo, una comunicazione, un breve testo al volume, che faremo con i testi delle relazioni, chissà se non si potrebbe arrivare all'uno o l'altro allargamento interessante del programma. Abbiamo già allargato verso la letteratura Wissenschaft con grandissimi risultati per noi. Vorrei sottolineare che siamo oltremodo grati a questi colleghi della disciplina vicina, perché ci avete spiegato tante cose, ma sono certo che anche l'uno o l'altro delle borsiste o dei borsisti, gastdozenten, ringrazio tutti, anche quelli non presenti, quelli presenti un po' di più, però anche loro potrebbero eventualmente mandarci un testo che potrebbe far parte di questo nostro volume su questo interessantissimo seminario.